بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. Wir danken Allah, wir lobpreisen ihn und beten ihn um Vergebung. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Schritte segnet und dass Allah ta'ala unsere Anwesenheit hier segnet und dass Allah uns durch seine Worte Licht in unseren Herzen bringt, dass wir davon Nutzen bekommen und dass wir auch Weisheiten bekommen, damit wir damit im Leben und in unserem Alltag damit leben. Meine liebe Brüder, liebe Schwestern, das Thema von dem ganzen Seminar ist ein sehr wichtiges Thema in einer Zeit der Meinungsverschiedenheiten, in einer Zeit der Spaltungen und Zerstreuungen, in einer Zeit der Feindschaft und Hass, was in der ganzen Welt verbreitet wird. Wo man zurzeit hört, manche sprechen über Kampf der Kulturen und andere sprechen über die Annäherung und Konvergenz oder Konvergenz der Kulturen. Wir haben, wenn man die Lage der Menschheit und nicht nur der Muslimen betrachtet, man sieht, dass wir überall Probleme haben in allen Ebenen. In dem horizontalen Ebene, damit meine ich zwischen uns Muslime, in verschiedenen Gruppen, verschiedenen Richtungen, verschiedenen Rechtsschulen, politische Schulen, und in dem vertikalen Ebene, das heißt zwischen Osten und Westen, ja, und zwischen den verschiedenen Kulturen und Nationen. Heutzutage leider wird so Hass und Feindschaft durch den Medien gestärkt und weiter ernährt. In einer Zeit, wo der Gegner keine Möglichkeit hat zum Sprechen und überhaupt seine Meinung zu äußern. In einer Zeit, wo jeder behauptet, er besäße die perfekte, vollkommene Wahrheit und dass der andere schweigt und gar keinen Stuhl, weder im Fernseher noch irgendwo bekommt, wo er seine Meinung äußert. Es wird über ihn geredet. Es wird über ihn geredet und er ist nicht da, um sich zu verteidigen. Sowas sehen wir zum Beispiel im Fernseher. Heutzutage, wie Politiker, eigentlich Verantwortungsträger, eigentlich Leute, die wissen müssen, wie ihre Worte, wie schwer ihre Worte liegen, wir sehen, dass Politiker gegen Islam, gegen Muslime, hier in Deutschland zum Beispiel, hetzen und den Menschen zeigen, dass der Islam eine Religion der Unterdrückung, eine Religion von Hass und Feindschaft und sowas wird gezeigt. Und wo liegt und wo ist der Dialog? Heute wollen wir zeigen, wie der Islam und wie der Koran diese Kultur in den Muslimen fest verankert hat, dass sie sprechen und zuhören und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns Beispiele gezeigt hat, wie wir den Dialog ausüben in unserem Leben. Eine Sache müssen wir am Anfang dieses Vortrages festhalten. Allah hat die Menschen verschiedenartig erschaffen. Und diese verschiedene Artigkeit erscheint in mehreren Bereichen. Hautfarbe, Zunge bzw. Sprache, auch Mentalitäten, Sitten, Gewohnheiten, alles ist unterschiedlich. Und sogar von einem Land zu dem Nachbarland gibt es totale Unterschiede. Das ist gewollt. Es ist eine Sunna Kauniyya, ist ein Gesetz Gottes, was nicht zu ändern ist. Darüber sagt Allah Ta'ala, ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين وفي قراءة للعالمين. Und zu seinen Zeichen gehört die Erschaffung der Himmel und Erde. Und noch dazu. Und die Verschiedenheit in der Erschaffung von euren Zungen, euren Hautfarben, darin liegt es Zeichen für diejenigen, die Wissen haben. Oder für alle Welten ist das ein Zeichen von Allah Ta'ala. Und wenn Allah wollte, er hätte die Menschen alle gleich gemacht. Wir denken gleich, wir reden gleich, gleiche Sitten, gleiche Alltag, gleiches System, alles gleich, dann wären wir gar nicht Menschen gewesen. Dann wären wir andere Kreaturen. Darüber sagt Allah im Koran, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ. Allah Ta'ala sagt, und wenn dein Herr will, dann hätte er die ganzen Menschen in eine einzige Nation gemacht. Aber so werden sie verschiedenartig bleiben. Und so werden sie verschieden sein, in verschiedenen Richtungen gehen. Außer die Erbarmen von Allah bekommen haben, die gehen auf dem richtigen Weg. Weil es gibt viele Wege, aber die Barmherzigkeit haben, sie werden auf dem Weg Allahs gehen. Und dafür hat er sie erschaffen. Nicht, das heißt nicht dafür, für diesen Ziel, sondern sowas passiert sowieso. Wie zum Beispiel man sagt, du bist geboren, um zu sterben. Das heißt nicht, dass das dein Ziel, deswegen bist du geboren, sondern dein Ende ist sowieso Sterben. Und so im Leben, Verschiedenheit gibt es sowieso. Darüber sagt Imam al-Fakhr al-Razi in seinem wunderschönen Tafsir, Tafsir al-Kabir, der große Tafsir heißt das, und es ist auch Kabir, 85 Bände, eine gewaltige Tafsir. Er sagt, er erklärt die Aya. وَالْمُرَادُ اِخْتِلَافُ النَّاسِ فِي الْأَدْيَانِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَفْعَالِ. Und der Sinn von dieser Aya ist die Verschiedenheit unter den Menschen in ihren Charakter, in ihren Religionen und in ihren Taten. وَمَعْنَا الْآيَة. Er sagt, und die Erläuterung von der Aya ist, لَوْ شَاءَ اللَّهِ لَجَعَلَ النَّاسَ عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ بِمُقْتَضَى الْغَرِيزَةِ وَالْفِطْرَةِ لَا رَأْيَ لَهُمْ فِيهِ وَلَا اخْتِيَارِ. Und wenn Allah will, dann hätte er die ganzen Menschen auf eine Religion erschaffen. Mit natürlicher Veranlagung, ohne dass sie eine Wahl haben und ohne dass sie selber den Weg nehmen, sondern sie werden alle gezwungen zu einer einzigen Religion. Wenn Allah will, würde er das machen? Natürlich. Dann hätte er uns alle so gemacht. Und dann sagt er, dann wären sie nicht Menschen. Wieso? Dann sagt er, denn wenn sie so wären, da wären sie wie die Ameisen und wie die Bienen. Ameise, zurück. Beobachte alle Ameisen. Sie machen das Gleiche. Ein System, eine bringt, eine kommt zurück. Die Bienen, das Gleiche. Alle machen ein System und so leben sie bis Ende. weil die alle gleich sind. Ha? Und genauso wie die Engel, sie haben keine Wahl, zu gehorchen oder nicht zu gehorchen. Sie kennen keine Sünde. Sie wissen nicht, was heißt Lügen. Das heißt, sie haben es nie probiert und können sie auch nicht probieren, weil Allah hat sie so erschaffen. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. Ha? Sie machen keine Sünde gegenüber Allah und sie tun, was Allah ihnen befiehlt. Dann wären wir auch Engel, aber wir sind Menschen. Wir sind Menschen. Wir sind nicht gleich. Allah hat uns nicht gezwungen zu einer Religion und zu einer Denkweise, sondern er hat uns Verstand gegeben, er hat uns Religion und Gesandter geschickt und jeder hat die Wahl. Und darüber sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt eine Sunna, die nicht zu ändern ist. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Fitrat Allah التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Die natürliche Veranlagung, die Allah Ta'ala in uns gelassen hat, dass wir das Gute kennen und das Schlechte kennen, dass das so läuft, das ist ein Gesetz Allahs, unänderbar, bleibt immer und ewig. Von dieser Basis und auf dieser Basis wollen wir heute unser Thema aufbauen. Erstmal, dass du erstmal damit klar lebst, dass die Menschen verschiedenartig sind. Weil manche hassen die Unterschiede und die Verschiedenheit. Er kann damit nicht klar leben. Entweder seid ihr alle wie ich oder gar nicht. Gibt's nicht. Da musst du erstmal die Hoffnung lassen, dass die Menschen alle verschiedenartig sind. Manche wollen sagen, wir wollen ganz Europa Muslime machen. Geht nicht. Dann wirst du etwas gegen Sunna, gegen Gesetz Gottes machen. Manche sagen, wir wollen die ganze Erde muslimisch machen. Hallo. Das geht nicht. So waren sie von der Zeit der Propheten und alle Propheten bis zu unserer Zeit. Und jetzt bist du der Wundermensch, der alle Menschen muslimisch macht. Geht nicht. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدًا. Wenn Allah wollte, hätte er alle auf eine Religion gemacht. Deswegen, es wird immer verschiedene Arten von Menschen geben. Und da muss ein Muslim leben und er muss wissen, wie man dort drinnen lebt. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدًا. In der Zeit von Adam und seine Kinder und Kindeskinder, sie waren Umma wahida. Sie waren alle eine Nation, weil sie alle muslimisch waren. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين اختلفوا فيه من الحق فَهَذَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. Das heißt, am Anfang waren sie eins, aber später landeten sie in den Verschiedenheiten und in der Zerstreuung. Passt auf, meine lieben Brüder. Dialog heißt, geben und nehmen, sprechen und hören, deine Meinung stärken und von dem anderen auch hören, dass du davon ausgehst, ich sage die Wahrheit, aber es kann sein, dass ich nicht richtig liege. Und dass du über den anderen so denkst, er sagt eigentlich was Falsches, aber es kann sein, dass er was Richtiges sagt. Dass du ihm auch zuhörst, es gehört zu dem Dialog. Und Dialog, es gibt verschiedene Arten von Dialog. Es gibt sogenannte Al-Hiwar al-Sultawi. Das heißt, der Dialog von den Überheblichen, von den Diktatoren. Hey, du hast nur zu hören. Du willst gerade deine Meinung. Hey, schweige. Du hast gar keine. Das ist kein Dialog. Und das lehnt der Islam ab. Und es gibt einen Dialog, wo der andere dich einfach nicht ernst nimmt. Ja? Und wo ist, es gibt auch einen Dialog, mit dem du führst, wo einer, der kein Wissen hat. Es gibt verschiedene Arten von Dialog. Aber Dialog, wenn man weiß, es gibt Geben und Nehmen. Er muss sagen und du musst sagen. Er muss sprechen und du musst sprechen. Es gibt Wissenschaftler, Ulama al-Lisaniyat. Das ist eine Wissenschaft für sich. Al-Lisaniyat kommt von Lisan. Sie beschäftigen sich mit der Entwicklung der Sprache in der Zunge. Das ist eine Wissenschaft für sich. Sprachwissenschaft. Sie sagen, Dialog als Kultur, als Thema, hat mit einem Verb viel zu tun. Wie heißt dieser Verb? Sagen. Er sagt. Ich sage. Im Dialog ist das der Verb sagen betont. Immer. Nein, aber du sagtest doch so. Nein, ich sagte so und so. Aber sie sagen, also dieses Wort sagen ist ein wichtiger Teil im Dialog. Die Ulama von den Statistiken im Koran, gibt es auch Statistik. Sie haben das, der Verb oder qala im Koran gezählt. Leute, die Zahl, die rausgekommen ist, ist einfach, wenn man genau nachdenkt, es ist unmöglich. 1722 Mal wurde das Wort qala, yaqulu, qalu, yaqulun, qultum, qila. 1722 Mal in so einem Buch, das kann nur heißen, dass dort viele Gespräche stattfinden. Das ist Nummer eins. Das kann nur heißen. Und dann haben sie dieses qalu, qal, qila, qultum, sie haben es geteilt. Wir wollen jetzt von den Gegnern, weil der Gegner heißt qalu, yaqulun, sie sagen, sie haben gesagt, qila, oder qal, wenn es nicht über Allah Ta'ala ist, sondern über den Gegner, dann haben sie die Anzahl auf 577. Und subhanallah, man fand im Koran, dass die Aussagen von den Gegnern stark vertreten sind. Und dass Allah Ta'ala ihre Aussagen genauso gegeben hat und sogar in einer besseren Form. In besseren Form, nicht so manipuliert, wie es heute ist, sondern in bester Form. Sogar, er hat sie noch verschönert. Zum Beispiel, die Dahriyun, das sind die Naturalisten. Sie glauben nur an Natur. Was sagen sie? إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. Das war's. Wenn man es auf Arabisch ein bisschen übersetzt, das ist ihre Doktrin, ihre Theorie. Ach Quatsch, das ganze Leben fassen sie zusammen in zwei Worten. أرحام تدفع, Gebärmutter, was ausstoßt, وأرض تبلع, und die Erde, die schluckt. Das ist der Kreis. Gebärmutter stoßt ab oder scheidet oder wirft aus und die Erde schluckt. Und so geht das weiter. Allah Ta'ala hat ihren Satz nicht so gebracht, weil das ist so. Er sagt, وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Und sie sagen, es gibt nur unser diesseitiges Leben und wir werden nicht auferweckt. Guckt mal, das ist von der Gerechtigkeit, dass du die Aussagen von den anderen noch besser darstellst. Und im Gegenteil, der Koran hat uns vieles von dem Gegner Aussagen gegeben, die eigentlich sehr stark sind. Und wo man sagt, was ist das? Zum Beispiel in Surat Yasin. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ. Und wenn man ihnen sagt, gibt aus, um Allahs Willen, für Allahs Weg, für die Armen, dann sagen sie, was? Sollen wir denjenigen ernähren, den Allah selber ernähren kann? Er soll ihn doch ernähren. Also das ist eine zweifelhafte was? Sache. Wo man sagt, wie, nochmal. Aber trotzdem wurde das genau rübergebracht, damit man den Gegner auch hört. Lasst uns mal in Thema reingehen. Dialog im Koran. Beispiele aus dem Koran. Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns, er konnte subhanahu wa ta'ala viele Dinge tun, ohne wie und aber und ohne reden. Aber Allah ta'ala zeigt uns im Koran, dass er den Dialog liebt und dass es für ihn lieb ist, dass wir in Gesprächen reinkommen. Gleich am Anfang, Allah ta'ala hat einen Mensch erschaffen aus Lehm. Da. Und er wird ihm die Seele einhauchen. Und auf einmal wird er der Sachwalter auf der Erde. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ. Und als dein Herz zu seinen Engeln sagt, ich werde einen Sachwalter auf der Erde bringen. قَالُوا, Dialog jetzt. قَالُوا, أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Machst du etwa, erschaffst du auf der Erde Leute, die nur Blut vergießen, indem wir die ganze Zeit dich lobpreisen und verehren? قال, er spricht, قال, إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ich weiß, was ihr nicht wisst. Und dann geht's weiter. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَ فَقَالْ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dann hat er Adam gelehrt und dann sagt er, dann sagt mir, was sind diese Dinge? Er hat ihnen Fragen gestellt, was sie nicht können. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Und dann kam das Gespräch, das könnt ihr in Surat al-Baqarah lesen. Allah subhanahu wa ta'ala konnte von Anfang an, hey, schweigt, gibt's nichts. Ihr braucht nicht zu reden, die Sache ist so. Nein, Gespräch, Dialog. Und mit dem Feind Gottes, subhanallah, mit dem Feind, normalerweise, er ist verflucht, verdammt, raus, tschüss, kein Wort mit mir. Richtig oder nicht? Nein, er hat mit ihm sogar lange Zeit gesprochen. Und er gab ihm ein Angebot und der andere nimmt, und ja, wie? وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. Wir haben euch erschaffen und ein Bildnis gegeben und dann sagten wir zu den Engeln, werft euch nie dafür außer Iblis. قال, Allah spricht mit ihm, مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ إِذَا مَرْتُكَ. Was hat dich davon gehindert, dich zu niederzuwerfen, als ich dir befahl? قال, أنا خير منه. Er sagte, ich bin besser als er. خلقتني من نار وخلقته من طين. Du hast mir aus Feuer, mich aus Feuer erschaffen. Er aus Lehm. Er sagt das nicht wie Feuer, was Edles für ihn nach seiner Meinung. وخلقته من طين. قال فخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين. Er widersetzt Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt ihm erstmal, geh raus. Geh raus von dem Paradies, beziehungsweise von den Engeln. Gruppe, geh raus von ihnen. So ein Hochmütiger wie du darf nicht erstmal hier bleiben. Und dann sprach zu ihm, قال, أنظرني إلى يوم يبعثون. Lass mich bis zum Jenseits. قال, إنك من المنظرين. Ich gewähre dir Aufschub in Zeit. Geh. Aber er hat ihm nicht gesagt, bis wann. Ich gewähre dir einen Aufschub. قال, فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Er sagt ihm, so wie du mich in die Irre gehen lässt. Aber Allah Ta'ala hat das nicht getan. Er hat die Irre gewählt. Aduullah, er liegt über Allah. Dann werde ich deine Diener alle in Versuchung bringen. Ich werde von vorn, von hinten, von rechts, von links, von alle ihre Seiten kommen, damit ich sie alle undankbar mache. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Geh raus verflucht und verdammt. Derjenige, der dir folgt, er gehört dir, wal'iyadu billah. Es war ein Gespräch. Geben und nehmen. Hören und sprechen. Dann gehen wir weiter, meine lieben Brüder. Und wir sehen, wallahi, wenn wir die Propheten im Koran hören und sie haben gelernt von Allah Ta'ala, dass sie sagen sollen, sag, قل لا أقول لكم عندي خزائن الله قل قل قل. Das heißt, sie haben Befehl von Allah bekommen, dass sie sprechen. Ein großen Dialog zwischen Nuh und seinen Leuten. 1000 Jahre ist er nur am Diskutieren. Allahu Akbar. Nur am Diskutieren, bis sie gesagt haben, ja Nuh, قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادق. Oh Nuh, du hast mit uns so viel diskutiert und gestritten. Bring uns endlich mal das, was du uns versprichst. Sie wollen dann die Strafe haben. Aber bevor wir dazu kommen, wie hat Nuh der Dialog gemacht? Guckt mal, wenn wir Nuh, als er kam, er sagt, ja, قوم, عبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Dient einem einzigen Gott, denn ich habe Angst um euch, dass ihr in Strafe landet. قالوا, dann sprachen sie zu ihm, ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. Du Nuh, wir sehen dich doch nur als Mensch unseresgleichens. Und guck mal, diejenigen, die dir folgen, nur die Armen unter uns. Das ist auch, was? Das ist eine zweifelhafte Frage. Guck mal nur deine Leute, die mit dir sind. قال, ja, قومي, أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Oh Leute, auch wenn es so ist, ich bin Mensch und die anderen sind arm. Aber wisst ihr nicht, dass Allah mir eine Barmherzigkeit gegeben hat und ihr könnt das nicht sehen, das ist das Prophetentum. Und ihr könnt das nicht sehen, soll ich euch dazu zwingen? Indem ihr das nicht wollt, er wollte sie nicht mal zwingen. Anulzimukumuha, das ist das längste Wort im Koran, nur zwischen Klammer. Anulzimukumuha, das ist das längste Wort im Koran. Und hat al-fi'lu al-fa'ilu al-maf'ul bih zusammen. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Sollen wir euch dazu auf diesem Weg zwingen, indem ihr das nicht wollt? Und dann machen sie weiter. Und sagen sie, lass diese Armen von dir weg. Wir wollen nicht mit ihnen sitzen. Dialog. قال يا قوم ومن ينصرني من الله إن طردتهم إنكم قوم تجهلون. Er sagt, und wer wird mir helfen gegen Allah, wenn ich diese Leute von mir wegmache? Das ist ein Unrecht. Und dann sagt er ihnen, ولا أقول لكم. Er sagt ihnen, ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. Oh meine Leute, ich will von euch kein Geld, keine Belohnung. إن أجري إلا على الله. Mein Lohn liegt nur bei Allah. Und dann sagt er auch, ويا قوم ومن ينصرني من الله إن طردتهم. Und dann sagen sie, يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. Du hast so viel mit uns gestritten. Reicht, reicht. Bringe uns das endlich, was du uns versprichst. قال, da sagte er, alles ist nur Gespräch. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. Allah wird euch das bringen, wenn er will. ولا ينفعكم نصحية إن أردت أن أنصح لكم إن أراد الله أن يغويكم. Ich danach werden meine Ermahnungen euch nicht mehr nutzen. Wartet ab. Und dann kam der Befehl von Allah. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Und dann wurde Nuh offenbart, keiner wird dir folgen, außer diejenigen, die mit dir gerade sind. Und lass dich nicht von denen beeinflussen. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. Geh und fange an, das Schiff zu bauen. Schiff, zum ersten Mal hört er, was ein Schiff heißt. Ich werde dir zeigen, wie du das tust. Das heißt, bi'a'yunina. Und dann sagt er ihn. وَيَصْنَعُ الْفُلْكِ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ قَالْ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. Immer wenn sie vorbeigehen und finden ihn beim Bauen vom Schiff, dann lachen sie ihn aus und spotten sie ihn. Dann sagt er, ihr werdet sehen, wer über den anderen spottet. Dann kam die Überschwemmung. Und Nuh sprach zu seinem Sohn, guckt mal, so viel sprechen. قال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال er sagte ihm, o mein Sohn, komm, steige mit uns auf dem Schiff und sei nicht von den Götzendienern. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. Ich werde zu einem Berg gehen, wo kein Wasser mehr kommt. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. Heute wird keiner geschützt werden von diesem Wasser, außer der Erbarmen von Allah hat. Das sind seine Anhänger. Ha? Und dann kamen die Wogen und die Wellen zwischen den beiden Verkehrern min al-Mughraqin. Und dann sprach Allah zu Nuh, immer Gespräche, Gespräche, geben und zurück. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. O mein Herr, mein Sohn, gehört meiner Familie. Bitte, ja Allah, du bist der Allweise. Das heißt, rette ihn, ja Allah. Dann sagt Allah, قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إن Dann sagte Allah Ta'ala zu ihm, er ist nicht von deiner Familie und lieber nicht danach fragen. Und dann sagt, oh Allah, ich nehme Zuflucht bei dir, dass ich nach etwas frage, wovon ich kein Wissen habe. Also wir merken, dieser Dialog, wie fest verankert war in der Zeit von Nuh alayhi salam, bis wir in Surat Nuh folgendes lesen. Nuh a.s. Was sagt er in Surat Nuh? قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا. Oh mein Herr, ich habe mein Volk gerufen, tagsüber und in der Nacht. Subhanallah, er war nur am Sprechen. Leute, Leute, Leute. Nachts und Tag. Und mein Ruf hat nichts gebracht, außer dass sie sich immer von mir abwenden. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Und immer wenn ich sie rufe, dann machen sie ihren Finger in ihren Ohren, damit sie mich nicht hören. Dann machen sie ihre Gewänder auf ihrem Kopf, damit sie mich gar nicht sehen. Und dann bleiben sie hochmütig. Und dann, وَإِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. Ich habe offenkundig gesprochen und ich habe auch in geheimen Form gesprochen. Das heißt, er ging zu den Einzelnen und er ging zu den Gruppen. Aber dann ging es echt nicht. Es ging nicht. Und so war Ibrahim a.s. Und wenn wir zu Ibrahim kommen, dann kommen wir zu dem Propheten, kannst du sagen, weise, klug, voller Vernunft. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ. Allah Ta'ala hat ihm voller Vernunft gegeben, wo er gerade Kind, wo er gerade 14 Jahre alt war. Ibrahim war einer, der mit Logik, mit Kopf, mit Verstand mit seinen Leuten gesprochen hat. Wallahi, er kam mit dem Beweis, mit dem Argument und nicht komm und bete Allah an und das war's. Nein, ich zeige euch, dass es Allah gibt. Das hat Abraham gemacht, mit vollem Dialog, mit vollem Dialog und schönem Dialog. Lasst uns mal über Ibrahim ein paar Ausschnitte aus dem Koran nehmen. Wie er mit seinem Volk einen Dialog geführt hat. In Surat Saffat sagt Allah Ta'ala, وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إبراهيم der zu seinem Herrn mit vollem gesunden Herzen kam. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. Als zu seinem Vater und seinem Volke sagte, was? Wem dient ihr da? Weil sie hatten Götzen. Wem dient ihr da? أَيْفْكَنَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ. Wollt ihr nur Lüge, nur gelogene Götzen anbeten statt Allah? وَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Und was meint ihr, wer der Herr aller Welten ist, wenn ihr sowas anbetet? Er spricht zu ihnen. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. Da wollten sie alle zur Messe gehen. Und dann guckt auf den Sternen, weil sie an die Sternen glauben und so. Sagt, ich bin krank, ich kann mit euch nicht gehen. Aber wollte was anderes machen. Wollte den Dialog noch schöner und noch treffender machen. Dann, فَتَوَلَّوْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ. Dann gingen sie alle weg von ihm. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ. Hörst du, Abdurrahman? Dann kam zu ihren Götzen und sagte, فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. Da kam zu seinen Götzen und sagt ihnen, wollt ihr nicht essen? Spricht mit Steinen. Hä? Dann haben sie gar nicht mit ihm gesprochen. فراغ عليهم ضربا باليمين. Dann begann sie alle zu zerstören. Düff, düff, düff, düff. فراغ عليهم ضربا باليمين. فأقبلوا إليه يزفون. Da kamen sie alle zusammen, die Leute, in Scharen. Dann sagt ihnen, قال أتعبدون ما تنحتون. Lass uns jetzt hier das Brechen abbrechen und in einen anderen Vers gehen, damit das zusammenkommt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dann sprach nochmal zu seinem Volk, was dient ihr anstatt Allah? قالوا وجدنا آباءنا. Sie sagen, so waren unsere Eltern, haben sie ihnen angebetet und sie werden das Gleiche tun. Dann sagt zu ihnen, لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Ihr und eure Eltern seid in der Irre bei dieser Sache. Dann sagt, قال بل ربكم ورب السماوات والأرض الذي فطرهن. Das ist euer Herr, der Herr der Himmel und Erde. Und dann sagt ihnen, Tallahi, das hat aber geheim gesprochen. Aber einer oder zwei haben ihn gehört. La'akidanna asnamakum. Ich werde eure Götzen zerstören. Einer oder zwei haben diesen Satz geklaut. La'akidanna asnamakum. Ba'da an tuwallu mudbirin. Ich werde sie alle zerstören, wenn ihr alle weg seid. Und so hat das gemacht. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. Dann hat sie alle zunichte gemacht, außer den großen Götzen hat ihn gelassen. Und es wurde überliefert, hat den Axt, oder wie heißt das, auf seinem Schulter hängen gelassen. Kamen sie zurück. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Da sagen sie, wer hat mit unseren Götzen das gemacht? Ist zwar ungerecht. Ach, die armen Götzen. Wer hat mit unseren Götzen das gemacht? So dumm. Normalerweise ein Gott soll dich schützen. Und sich? Eher natürlich. Und dann kommen sie so dumm und sagen, man fa'ala hadha bi'alihatina. Wer hat unsere Götzen so zerstört? Dann sagt Ibrahim, guckt mal den Dialog. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Der große hier, ihr Chef, hat sie alle zerstört. Fragt ihn, wenn sie alle reden können. Als kam und dann sagte ihnen, فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Da kehrten sie zu sich selbst nachdenken und sagen, ach, wirklich, wir sind wirklich schlimm, ungerecht. Sie können doch gar nicht sprechen. Aber der Scheitan lässt sie nicht. Wenn jemand sein ganzes Leben damit verbracht hat, kommt er gleich zurück. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُسِهِمْ. Dann kamen sie wieder zurück. لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ. Du weißt doch, dass sie gar nicht reden können. Dialog. Dann sagt er ihnen, قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ. Okay, sie können nicht reden. Dient ihr anstatt Allah Götzen, die euch weder helfen, weder nutzen, noch schaden können? Und dann sagt er ihnen, أُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Pfui auf euch und auf das, was ihr anstatt Allah anbetet. Begreift ihr dem nicht? Eigentlich kam er was zur Schlussfolgerung. Und mehr kannst du nicht. Du kannst die Leute nicht zum Islam, zum Glauben zwingen. Das war's. Der Argument, der Beweis ist sichtbar geworden. Aber was haben sie gesagt? Sie haben eine Kriegserklärung gemacht. Und so sind die Erfolglosen. So sind die Diktatoren. Wenn er gewonnen ist, was bleibt ihm übrig? Seine Macht. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Verbrennt ihn und hilft euren Götzen, wenn ihr das tun könnt. Aber der Helfer, der liebe Gott, der wahre Gott, قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Da sprach Allah zu dem Feuer, O Feuer, sei kühl und Frieden für Abraham. Nicht nur kühl, sonst hätte er was gefroren. Kühl und Frieden, mit vollem Frieden für Abraham. Und sie haben Listen gegen ihn angewendet, aber am Ende waren sie was? Die Verlierer. Ich wollte euch zeigen, wie Abraham a.s. den Dialog in seinem Leben, in seiner Da'wah benutzt hat und nicht nur einfach glaubt, sondern er versuchte den anderen was zu überzeugen. Zu seinem Vater. Wie war Ibrahim a.s. zu seinem Vater? Hier hören wir wieder, wie Allah ta'ala ihn erwähnt hat in Surat Maryam. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Und erwähne im Buch Abraham, er war ein Siddiq, aufrichtiger Diener, ein Prophet. Was stand da? إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Oh mein lieber Vater, warum dienst du einem, der nicht hört und nicht sieht und der keinen Schaden und Nutzen besitzt? Diese Götzen, warum dienst du ihm? Ja, Abati. Oh mein lieber Vater, dieses Abati ist nicht wie Abi. Abi ist normal, mein Vater. Aber Abati ist eine Verniedlichung. Oh mein lieber Vater, eine Verniedlichung. Er wollte sein Herz gewinnen. Guckt mal, wie er zu ihm spricht. Ja, Abati, inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yatik, fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Oh mein lieber Vater, mir wurde von Wissen gegeben, was dir nicht gegeben wurde. Folge mir, so werde ich dich auf den wahren Weg bringen. Und dann sagt er ihm, Ja, Abati, la ta'budi shaytan, inna shaytan kana lirrahmani asiya. Oh mein lieber Vater, diene nicht dem Satan, denn der Satan ist dem gegenüber dem Barmherzigen ungehorsam. Und dann sagt er ihm weiter, Ja, Abati, inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman. فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا. Oh mein lieber Vater, ich fürchte für dich, dass du von dem Barmherzigen eine harte Strafe bekommst. Welchen Namen hat er gewählt für Allah? Barmherzigen. Normalerweise, ich fürchte für dich, dass der Allmächtige dich bestraft. Aber er sagte ihm, ich fürchte, dass der Barmherzige dich bestraft. Er wollte ihn erinnern, guck mal, du hast einen barmherzigen Gott. Vergiss nicht. Er sagt ihm, ich fürchte, dass du von dem Barmherzigen, der eigentlich barmherzig ist, dass du von ihm bestraft wirst und dann wirst du wieder Satan sein. Wie war der Vater zu ihm? Er sprach zu ihm gewaltig. Und wie war Ibrahim a.s.? Guckt mal die Kunst von diesem Dialog. Da kam der Vater, er sagt ihm, Qala araghibun anta an alihati, ya Ibrahim. O Ibrahim, wendest du dich von meinen Göttern ab? La illam tantahi, la arjumannaka wahjurni maliya. Wenn du damit nicht aufhörst, dann werde ich dich steinigen. Oder geh weg von mir und ich will dich nicht mehr sehen. Dann sagt Ibrahim a.s. Egal. Und geh in Hölle. Oder weiß ich, nein, er verliert nicht die Hoffnung. Qala salamun alaik. Friede sei mit dir, oh mein Vater. Er hat dich beschimpft. Er will dich besteinigen. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا سلام عليك Friede sei mit dir, oh mein Vater. Ich werde mein Herr für dich um Vergebung bitten. Allahu Akbar. Allah, er ist Götzendiener. Und er geht zu ihm, zu Allah und sagt, ja Allah, vergib ihm. Muhammad Sassim hat das auch gemacht. Und wann? In Uhud. Wallahi, die Sahaba haben ihn gesehen. Sein vierter Zahn ist gebrochen. Der Helm ist in seinen Wange reingekommen. Eine starke Verletzung hat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam erlitten. Und sein Fuß, eine starke Verletzung hat er bekommen. Und er macht das Blut von seinem Gesicht. Und was sagt er? Allahumma ghafir li qawmi fa innahum la ya'lamun. O Allah, vergib ihnen, sie wissen nicht. Er hat Angst um sie, dass Allah auf einmal sie alle vernichtet. Ja Allah, bitte, bitte, vergib ihnen, sie wissen noch nicht, sie wissen noch nicht. Und er hatte die Möglichkeit, sie alle zu zerstören. In einer Zeit, wo sie ihn rausgeschmissen haben in Taif und sie haben ihn gesteinigt und alles Mögliche gemacht. Da kam der Engel von den Bergen. Oh, Muhammad, ich bin der Engel, der für die Berge zuständig ist. Befehle mir. Ich werde Al-Akhshabain auf sie zusammenklappen. Und der andere Engel für den Wind. Er sagt, ich werde einen starken Wind bringen, dass ich sie alle zerstöre. Was sagt Muhammad Sassen? Nein. Inni arjullaha an yukhrija min aslabihim man ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Ich hoffe, dass Allah von ihren Stämmen und Kindeskinder Leute rausbringt, die Allah einzig und alleine was? Dienen. Und so ist das auch gewesen.